Der geheimnisvolle Agent. Sollte der Klaus Möllner, den wir in unseren Daten gefunden haben, wirklich der Privatagent Werner Maus sein, kommt eine Menge Arbeit auf uns zu. In den Daten stoßen wir auf eine Rechnung, nach der allein für das Jahr 2011 schon 23.725 Dollar für den Unterhalt von Möllners Moss von Briefkastenfirmen zusammenkamen. 23.725 Dollar für nur ein Jahr. Die meisten anderen Kunden haben Jahresgebühren im niedrigen vierstelligen Bereich. Klaus Möllner oder Werner Maus besitzt also offenbar nicht nur ein, zwei Briefkastenfirmen, eher wohl ein kleines Imperium. Außerdem finden wir in den internen Überweisungsübersichten mehrere Konten, die von Mosfon im Auftrag von Klaus Möllner geführt werden. Wir sehen auch Überweisungen in erstaunlicher Dollarhöhe, die nur wenige Wochen zurückliegen. Wenn wirklich Werner Maus hinter diesem Konstrukt steht, haben wir nicht nur viel Arbeit, sondern auch eine richtig gute Geschichte. Denn Werner Maus ist wahrscheinlich der beste Privatagent der Bundesrepublik, mit Sicherheit aber ist er der umstrittenste. Die Karriere des Mannes, der 1940 als Sohn eines Kaufmanns geboren wurde, begann 1961, als er sein erstes Detektivbüro gründete. Zuvor hatte er als Reitlehrer und Staubsaugervertreter gearbeitet. Ging es dabei anfangs wohl noch um das Ausspionieren untreuer Ehemänner, übernahm er schon bald Aufträge großer Versicherungen und beschaffte etwa gestohlene Autos wieder. Die Polizei, die sich mehr für die Täter als für die Beute interessierte, ließ den Versicherungshelfer gern in ihre Akten schauen, schrieb der Spiegel 1996. Maus wiederum revanchierte sich demnach mit gelegentlichen Tipps aus der schlechteren Gesellschaft. Auch Deutschlands Sicherheitsbehörden wurden auf den talentierten Herrn Maus aufmerksam und so arbeitete er schon bald für die Polizei, den Bundesnachrichtendienst, diverse Landeskriminalämter und den Verfassungsschutz. Eine Allzweckwaffe, nennen ihn seine Bewunderer, einen Pionier gegen das Verbrechen, nennt sich Maus selbst ganz unbescheiden. Insgesamt konnten durch meine Einsätze nachweisbar mehr als 1600 Personen einer Festnahme zugeführt werden, behauptete er sogar einmal in einem Schreiben an den BND. Wer sich in Pressearchiven über Maus informiert, dem fallen zwei Dinge auf. Zum einen scheint er sich selbst noch weit wichtiger zu nehmen als seine größten Verehrer, was offenbar auch Einfluss auf seine Arbeit hatte. So soll er laut einer Biografie im Jahr 1980 dem BND berichtet haben, die indische Premierministerin Indira Gandhi beeabsichtige 1981 den ersten Atombombenversuch durchzuführen. Allerdings war die erste indische Atombombe schon 7 Jahre zuvor gezündet worden. Anmerkung? Werner Maus' Anwalt teilte hierzu mit, zu diesem angeblichen Vorgang aus dem Jahr 1981 sei seinem Mandanten nichts bekannt. Aus seiner Sicht seien die Angaben falsch. Zum anderen warnten Kritiker schon früh vor seinen Methoden. Mehrere Bücher wurden über seine Arbeitsweise verfasst. Selbst ein Untersuchungsausschuss des Niedersächsischen Landtags wurde eingesetzt, der sich mit Maus beschäftigte. Aber unzweifelhaft hatte er große Erfolge und mit den Erfolgen stiegen auch seine Honorare und seine Ausgaben. Die Frankfurter Rundschau stellte nicht nur fest, dass Privatagent Maus einen bemerkenswert aufwendigen Lebensstil pflege, sondern warf auch die Frage auf, aus welchen Quellen die Mittel dafür stammten. Daran schließt an, was über Maus erzählt wird, zum Teil hinter vorgehaltener Hand, zum Teil aber auch ganz offen. Einer der verurteilten Drahtzieher des Domschatzdiebstahls beispielsweise erzählte laut Maus-Biograf Stefan Aust, dass er Maus mehr Diebesgut übergeben habe, als dieser tatsächlich an den Domprälaten zurückgegeben habe. Werner Maus lässt dazu erklären, der Verdacht entbehre jeder Grundlage. Wenn Journalisten sich anmaßen, überführte Strafgefangene nach ihrer Meinung über die Ermittler zu fragen, werden alle im Chor singen, dass der Ermittler, der sie überführt hat, schlecht ist. In Kolumbien warfen ihm die Behörden einst sogar vor, mit der Guerilla gemeinsame Sache gemacht zu haben. Er wurde allerdings in allen Anklagepunkten rechtskräftig freigesprochen. Eine Episode, die Maus selbst auf seiner Homepage schildert. Das sind für uns gute Gründe für einen gründlichen Blick in die Unterlagen von Mossack Fonseca zu Klaus Möllner. Erstmal müssen wir dafür belegen, dass Werner Maus dieselbe Person ist wie der Klaus Möllner in unseren Daten. Dazu muss man wissen, Werner Maus operierte stets mit ungezählten falschen Identitäten. Er nannte sich Horst Faber und Dr. Lampe, ganz schlicht Jacques oder etwas exquisit Marlowe. Über die Jahre trat er, soweit man weiß, mit zahlreichen Namen auf. Anmerkung? Werner Maus bestätigte dies auf Anfrage und betonte, noch etliche weitere Namen benutzt zu haben. Nachbarn in Rheinland-Pfalz kannten ihn als Richard Nelson. Für das hessische Landeskriminalamt machte er als Otto John Jagd auf Autodiebe und sein Flugschein lief, zumindest zeitweise, auf den Namen Herbert Rick. Anmerkungen? Werner Maus erklärte auf Anfrage, dass er seit einem Anschlagsversuch im Jahre 1984 auf die logistische Unterstützung eines eigenen Flugzeugs aus Sicherheitsgründen bis zum heutigen Tage verzichten müsse. Unter diesem Namen heiratete er auch seine zweite Frau, aber er nannte sich eben auch Klaus mit C bzw. Klaus mit K Möllner. Unter diesem Namen befreite Werner Maus Geiseln in Kolumbien, unter diesem Namen jagte er auch dem verloren gegangenen Seveso-Gift hinterher. Als 1976 aus einer Fabrik im norditalienischen Seveso das Gift Dioxin entwich, wurden dabei 187 Menschen krank. Bei den Aufräumarbeiten entstanden 151 Tonnen hochgiftiger Müll, der von einer italienischen Tochter des deutschen Mannesmann-Konzerns beseitigt werden sollte. Eine Spedition sollte die Giftfässer 1982 über die italienisch-französische Grenze bringen, dabei gingen sie jedoch verloren. 41 Fässer voller Gift waren wie vom Erdboden verschwunden. Für Mannesmann nicht nur eine gefährliche, sondern auch eine höchst peinliche Angelegenheit. Werner Maus wurde eingeschaltet und, die Umstände sind bis heute nicht ganz geklärt, vom niedersächsischen Verfassungsschutz mit einem Pass auf den falschen Namen Möllner ausgestattet. Und tatsächlich spürte er die Giftdiebe in Frankreich auf und entlockte ihnen, gegen eine Summe unbekannter Höhe, das vermeintliche Versteck. Im Mai 1983 wurden die Fässer in einem stillgelegten Schlachthof in der Nähe der französischen Stadt Saint-Quentin entdeckt. Später jedoch kamen Zweifel auf, denen hier nachzugehen aber zu weit führen würde. Im November 1985, das sehen wir jetzt in den Daten, wurde die Firma Transacta Valores mit Sitz in Panama registriert. Die Firmenanteile werden zunächst auf namenlose Aktien verteilt, auf Inhaberaktien. Nach außen ist also nicht erkennbar, wer der Besitzer ist. Wir können in den Unterlagen aber sehen, dass die Aktien im Januar 2014 intern auf Klaus Möllner umgeschrieben wurden. Vor allem finden wir ein Dokument, das den eingescannten Pass eines Mannes namens Klaus Möllner zeigt. Demnach wurde Möllner am 7. Februar 1942 in Hagen geboren. Der Pass hat die Nummer 210-3086-891 und er wurde ausgestellt von der Gemeinde Simmern im Hunsrück. Die Gegend würde passen. Man weiß, dass Werner Maus in der Nähe lebt. Das Geburtsdatum stimmt nicht, aber das wäre bei einer Tarnidentität auch verwunderlich. Das Foto zeigt einen älteren Herrn in Hemd und Krawatte. Von Werner Maus gibt es nicht viele Fotos, aber der Mann könnte Maus sein. Eine gewisse Ähnlichkeit gibt es. Er muss es aber nicht sein. Selbst Hans Leyendecker, der Maus persönlich getroffen hat, ist sich nicht sicher, ob der Besitzer der Transacta Valores Werner Maus ist. Dann stoßen wir im Internet auf einen Artikel, in dem eine Firma mit genau diesem Namen erwähnt wird. Es ist eine Titelgeschichte des Spiegel von 1997. Auf 12 Seiten geht es um Deutsche, die in Liechtenstein ihr Geld bunkern. Die Autoren nennen unter anderem Werner Maus und seine Liechtensteiner Familienstiftung Verida. Im Reglement der Stiftung, so ist in dem Artikel zu lesen, seien zwei Briefkastenfirmen genannt. Eine Noli Lane NV in Curaçao und die Transacta Valores SA in Panama. Wenn die Transacta Valores aber die Firma der Familienstiftung von Werner Maus ist und wenn unserem Klaus Möllner nachweislich die Aktien der Transacta Valores zugeschrieben wurden, dann steht die Geschichte. Jetzt ziehen wir alles aus den Daten, was mit Klaus Möllner zu tun hat. Wir wissen, dass es sich lohnen wird. In der Spiegelgeschichte lesen wir weiter, die Transacta Valores sei Eigentümerin zweier Wohnungen in Frankfurt am Main. Und tatsächlich finden wir in unseren Daten diverse Schreiben der Hausverwaltung einer Frankfurter Immobilie, die Einladung zu einer Eigentümerversammlung etwa oder Nebenkostenabrechnungen. Auch die andere Offshore-Firma, die der Spiegel nennt, finden wir in unserem Leak, die Noli Lane, gegründet 1980 auf den niederländischen Antillen. Wir sehen, dass für die Firma offenbar ein Konto bei der Dresdner Bank Lateinamerika geführt wurde. Jedenfalls ist von einem Noli Lane-Konto die Rede. Anmerkung: Werner Maus behauptete, die Noli Lane habe kein Konto gehabt. Außerdem geht aus den Unterlagen hervor, dass der Noli Lane das Anwesen gehört, in dem Werner Maus residiert, in einem Ort namens Altstrimmig. Altstrimmig, 350 Einwohner, liegt's im Kreis Cochem-Zell hinter Mittelstrimmig. In der Nähe liegen Orte, die Würrich heißen oder Panzweiler. Viel Wald, viele Windräder. Die Internetverbindung holpert. Hier in der rheinland-pfälzischen Provinz kaufte Werner Maus 1968 jenes riesige Grundstück, das heute der Firma Noli Lane gehört. Seine Villa gleicht einer Festung. Zur Straße hin sehr schmale Fenster, davor Pflanzen, die Fassade aus grauem Natursandstein. Mehr sieht man nicht. Das Gelände ist abgeriegelt, meterhohe Tannen hinter dunkelgrünem Maschendrahtzaun, darauf drei Reihen Stacheldraht. Wer diese Botschaft nicht versteht, dem helfen grell-gelbe Schilder. Achtung, bissige Hunde, Sicherheit durch Alarmanlage. Einige von Maus Nachbarn dachten lange, in der Villa wohne ein Richard Nelson, Vertreter einer amerikanischen Stahlfirma samt Frau. Unter diesem Namen hatte er das Anwesen auch erworben. Im Grundbuch steht bis heute die Firma Noli Lane NV mit Sitz auf den niederländischen Antillen, die wir in den Daten sehen. Allerdings wurde sie 2005 in die Noli Lane NV Incorporated mit Sitz in Panama umgewandelt. Anmerkung: Dazu erklärte Maus, die falschen Angaben im Grundbuch umgehend ändern zu lassen. Ein Wanderweg führt am Grundstück des Privatagenten entlang. Auch hier Zäune, ab und an verstärkt durch Wehrtürme. In der Ferne erspäht man türkisgrüne Dächer. Hinter großen Büschen und Bäumen befinden sich geschützt durch Maschendrahtzaun die Reithallen von Werner Maus. Der Rheinzeitung zufolge sind sie olympiatauglich. Mittlerweile haben wir von unserer Quelle eine Liste mit etwa 215.000 Moss von Firmen bekommen. Bei zwei Firmen ist ein Klaus Möllner als Shareholder eingetragen. Sie heißen Boreal und Annisburg, zwei bislang unbekannte Mausfirmen. Damit haben wir jetzt schon vier Firmen mit Verbindung zu Maus gefunden. Wir schicken die neue Liste ans ICIJ. So wichtig uns die Maus-Recherchen auch sind, dem ICIJ geht es um das große Ganze. Und Mare Cabra, die Chefin des Datenteams, liebt Listen. Mit Listen lässt sich Ordnung ins Datenchaos bringen. Mare kann schauen, in welchen Steueroasen die Firmen aus den Daten sitzen und in welchen Ländern ihre Anteilseigner. Dann kann sie für einzelne Länder eigene Listen erstellen. Darüber freuen sich später die Journalisten in diesen Ländern. Bei den Swissleaks-Recherchen haben solche Listen enorm geholfen. Statt alle Daten durchsuchen zu müssen, konnte sich jeder Journalist erstmal auf die Daten konzentrieren, die Personen aus seinem Land betrafen. Denn nicht überall werden die Kollegen in einer so komfortablen Situation sein wie wir. Zu diesem Zeitpunkt sind wir schon ein halbes Jahr faktisch freigestellt für das Projekt. In Afrika und Lateinamerika etwa werden, das wissen wir aus früheren Projekten, Kollegen arbeiten, die nebenher noch jeden Tag für ihre Zeitung schreiben oder aktuelle Fernsehsendungen zu allen möglichen Themen produzieren müssen. Gerade ihnen werden solche Listen enorm helfen. Sie bieten einen Ansatzpunkt und ersparen wochenlanges Suchen. Inzwischen ist nämlich klar, aus den Daten, die uns die anonyme Quelle seit Monaten zukommen lässt, wird das größte Projekt, das die ICIJ je geleitet hat. Journalisten von allen Kontinenten werden daran teilnehmen. ICIJ-Projektleiterin Marina Walker telefoniert Tag für Tag mit einem ICIJ-Mitglied nach dem anderen, um von dem Projekt zu erzählen. Nicht viel, denn der Kreis der Eingeweihten soll erstmal nicht allzu groß werden, aber gleichzeitig genug, damit sie anbeißen und in die Recherchen einsteigen. Sogar einen Arbeitstitel hat das Projekt schon. Prometheus, wie das Raumschiff in der Serie Star Trek. Die Titel der ICIJ-Projekte sucht nämlich traditionell Datenspezialist Rigo Carvajal aus. Und Rigo liebt Star Trek. SwissLeaks hieß beim ICIJ daher intern Enterprise, LuxLeaks Voyager und das Rechercheprojekt zu den fragwürdigen Projekten der Weltbank Odyssey. Alles Star Trek-Raumschiffe. Jetzt also Prometheus. In den Unterlagen zu den vier Firmen, die wir Klaus Möllner, alias Werner Maus, mittlerweile zuordnen, stoßen wir auf allerlei Dokumente, Kaufverträge, Mietverträge und auf einen Mann, der für Werner Maus diese Kommunikation mit Mossack von Secker erledigt. Sein Name ist Volker B. Der Mittelsmann des Agenten ist kein Unbekannter. B. war über Jahrzehnte Spitzenmanager bei der Dresdner Bank. Er hat den Luxemburger Ableger geleitet und ließ sich sogar Generalbevollmächtigter der Dresdner Bank nennen. Kurz vor Weihnachten 2005 arrangiert Volker B. ein Treffen in Luxemburg. Dort stellt B. einem deutschen Mitarbeiter von Mossack von Secker den letztgültigen Eigentümer der Noli Lane vor, sowie dessen Ehefrau. Das Treffen sei gut gelaufen, hält der Vertreter der Kanzlei später in einer Notiz fest, er sei gut zurechtgekommen mit dem sehr vielversprechenden Kunden, der eine sehr spezielle Behandlung verdiene. Anmerkung: Volker B. erklärte, sich an dieses Treffen nur vage erinnern zu können, seiner Erinnerung zufolge, sei es in dem Gespräch um banktechnische Fragen gegangen. Mossack von Secker antwortete nicht auf eine entsprechende Anfrage. Diesen, jene sehr spezielle Behandlung verdienenden Kunden nennt der Mossack von Secker-Mann in der Notiz pikanterweise Werner Möllner. Ups, wusste da jemand etwa, wer der Mann in Wahrheit ist? B. ist in den Mossfond-Dateien bei 12 Firmen als Ansprechpartner aufgeführt. Anmerkung: Volker B. erklärte, Maus sei nicht sein Kunde gewesen. Er habe Maus nur ab und an aus freundschaftlicher Verbundenheit in banktechnischen Fragen unterstützt. Wir gehen alle durch, eine nach der anderen, und finden bei allen Firmen eine Verbindung zu Maus, alias Möllner. Nach außen hin wurde dies jedoch zeitweise durch Inhaberaktien verschleiert. Gegründet wurden die Firmen zwischen 1980 und 2014. Neben den bereits bekannten Noli Lane, Transacta Valoris, Boreal Management und Annisburg International können wir noch die Firmen Bradler International Corporation de Inversiones Cascabal, Goldbourne Overseas, Goodwin Holdings Corp., Nerbal Enterprises, Sabo SA, Baird Resources und Capriccio Management Maus zuordnen. Die jüngste der Firmen, die Annisburg International Corporation, wurde erst Ende 2014 in Panama gegründet, den Unterlagen zufolge für Maus. Klaus Möllner wird nämlich als alleiniger Anteilseigner und Bevollmächtigter genannt. Dabei wies er sich aus mit einem Identitätskärtchen für Ausländer, die sich dauerhaft in Panama aufhalten. Als Adresse gab er ein schickes Wohnviertel mitten in Panama-Stadt an. Die Höhe des Vermögens seiner neuen Firma bezifferte Maus, alias Möllner, in einem Dokument mit mehr als $1 Million. Wer braucht so viele Offshore-Firmen? Das kostet nicht nur eine Menge Geld, man kann auch schon mal den Überblick verlieren. So erging es sogar Maus selbst. Im Januar 2007 jedenfalls schrieb B. an Moss von: Sein Mandant finde die Inhaberaktien der Firmen Sabo SA und Boreal Management Corporation nicht mehr. Moss von möge ihm doch bitte erklären, was das korrekte weitere Vorgehen sei. Warum hat sich Maus dieses Konstrukt zugelegt? Zumal er zusätzlich noch die im Spiegel erwähnte Verida-Stiftung in Liechtenstein steuerte, sowie, das ist neu, eine weitere liechtensteinische Stiftung namens Mikuwe, die zeitweise als Anteilseignerin der Mausfirmen Transacta Valoris und Noli Lane in den Daten auftaucht. Wir fassen kurz den vorläufigen Stand zusammen. Ein deutscher Agent lässt einen Luxemburger Ex-Banker Offshore-Firmen in Panama und den niederländischen Antillen verwalten. Zwischengeschaltet ist eine Stiftung in Liechtenstein. Die Konten dazu führen Banken in Panama, Deutschland und auf den Bahamas. Wofür dieser irre Aufwand? Eine Erklärung ist in einem internen Memo von Mossack Fonseca festgehalten. Der Kunde wolle mit dem Konstrukt vor allem den Schutz seines Vermögens und Steuervorteile erreichen. Das wird die deutschen Steuerfahnder interessieren, mit denen Maus ohnehin immer wieder Probleme hatte, nach unseren Informationen auch derzeit, während wir dies hier recherchieren. Anmerkung: Maus erklärte, seines Wissens gebe es kein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Gleichzeitig wären anonyme Firmen und deren Konten ideal, um Lösegeldsummen an Rebellen und Gangster weiterzuleiten. Volker B., der Mann von der Dresdner Bank, soll einem Bekannten jedenfalls erzählt haben, er bewege in vertraulicher Mission Geld für Geiselfreikäufe. Anmerkung: Auf Anfrage erklärte Volker B., dass er nicht in Geiselfreikäufe involviert gewesen sei. Eines jedenfalls ist klar: Mit solchen Konstrukten, wie Maus sie unterhält, lassen sich hervorragend Geldströme verschleiern und Vermögen verstecken. Nicht ohne Grund sind in der Welt der Briefkastenfirmen und Offshore-Trusts auch Geheimdienste nicht fern. Der BND etwa soll über die Jahre etliche Briefkastenfirmen genutzt haben, um Waffentechnik anderer Länder anzukaufen oder schlicht das eigene Treiben zu verschleiern. Viele der Flugzeuge wiederum, die die CIA einsetzte, um nach 9/11 Terrorverdächtige zu entführen, waren auf Briefkastenfirmen zugelassen. Auch als der amerikanische Geheimdienst 2004 nahe der litauischen Hauptstadt Vilnius ein geheimes Foltergefängnis einrichtete, kaufte er das Gebäude über eine amerikanische Briefkastenfirma, die wiederum einer panamaischen Briefkastenfirma gehörte. Die Dienste wollen bei ihrem fragwürdigen Treiben möglichst unerkannt agieren, und Firmen wie MOSFON können ihnen dabei helfen. Marina Walker, die stellvertretende ICIJ-Direktorin, reißt uns aus unserem Mausfieber. Sie ist nervös. Es ist inzwischen Ende Mai und noch gab es keinen offiziellen Projektstartschuss für die ICIJ-Mitglieder und Medien, die schon fest zugesagt haben, wie Le Monde, der Guardian, das Recherchenetzwerk Organized Crime and Corruption Reporting Project, kurz OCCRP, oder die Schweizer Sonntagszeitung. Dabei peilen wir doch eine Veröffentlichung im November an. Das bedeutet, wir müssen in die Gänge kommen. Es muss endlich ein Auftakttreffen geben, sagt Marina, bei dem wir planen, diskutieren, Aufgaben verteilen, ein Treffen, das den Kollegen helfen soll, den Aufwand abzuschätzen, den sie für das Projekt betreiben wollen. Diese Tagungen gehören beim ICIJ inzwischen dazu. Das ist eine Lehre aus den Offshore-Leaks. Damals wurde alles Wichtige per Mail und Telefon besprochen. Viele Projektpartner kannten sich nicht persönlich. Und so war das gegenseitige Vertrauen und der Wille, Informationen zu teilen, vorsichtig ausgedrückt, nicht bei jedem im gleichen Maße vorhanden. Deswegen hat seither jedes Großprojekt mit einer Konferenz begonnen. Bei LuxLeaks war es in Brüssel, bei SwissLeaks in Paris. Einen Tag lang erklärt das ICIJ den versammelten Journalisten, worum es geht, bespricht den Austausch der Rechercheergebnisse, den geplanten Veröffentlichungstermin. Das Treffen für das Projekt Prometheus war eigentlich für Mai, spätestens Juni geplant bei uns in München. Dann wurden die Daten mehr und mehr und mehr und es wurde klar, wenn wir uns schon im Juni treffen, werden wir noch nicht endgültig wissen, was wir eigentlich haben. Also haben wir es verschoben. Erneut verschoben, nochmal verschoben. Aber die Quelle liefert immer weiter. Die Lösung jetzt: Es soll zwei Treffen geben. Ein großes irgendwann im Spätsommer in München im Hochhaus der Süddeutschen Zeitung und ein kleineres noch vor den Sommerferien für all die Medien, die ein großes Team auf den Fall ansetzen wollen. Als Treffpunkt schlägt Marina Washington vor, wo das ICIJ sitzt. Wir sagen zu, auch wenn das dem schmalen Reiseetat unseres Ressorts nicht sonderlich guttun wird. In Washington wird auch Julia Stein von der Rechercheabteilung des NDR mit dabei sein. Sie ist ebenfalls ICIJ-Mitglied und eine großartige Kollegin. Mit ihr haben wir bereits bei Offshore-Leaks, LuxLeaks und SwissLeaks zusammengearbeitet. Julias Team ist zu dieser Zeit schon mit dem Projekt vertraut und immer mehr NDR-Kollegen steigen in die Recherche ein. Auch der WDR wird sich beteiligen. Mit beiden Sendern hat die Süddeutsche Zeitung den Rechercheverbund ins Leben gerufen. Aber der Fall Maus lässt uns keine Ruhe. Mit jedem Ordner, jedem Fax, jeder E-Mail, die wir inzwischen in den Maus-Dokumenten lesen, tauchen wir tiefer in sein Offshore-Labyrinth. Die zuständigen Behörden, so sagte Maus 1997 dem Spiegel, seien über seine Liechtensteiner Verida-Stiftung und die damit in Verbindung stehenden Gelder informiert. Selbstverständlich werden auch die hierauf entfallenden Steuern gezahlt, erklärte er damals. Anmerkung: Werner Maus Anwalt erklärte auf Anfrage, alle vom Spiegel in diesem Artikel benannten Stiftungen, Firmen und Gelder sind von Anbeginn dem zuständigen Finanzamt ordnungsgemäß gemeldet und die darauf anfallenden Steuern bezahlt. Tatsächlich finden wir in den beiden damals erwähnten Firmen Hinweise auf eine Steuererklärung, in den anderen 10 Firmen nicht. Die Grünen haben 1997 eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, um zu erfahren, wie Werner Maus besteuert werde. In der Antwort dazu heißt es, ein V-Mann-Führer beim BKA habe sich bei der Oberfinanzdirektion Koblenz zur Gewährleistung der Grundabdeckung der Eheleute Maus eingesetzt. Ihre Tarnidentitäten sollten also weiterhin aufrechterhalten werden. Der BND wiederum habe bei der Regelung der Steuerangelegenheiten von Werner Maus insofern mitgewirkt, als mit dem damals zuständigen Finanzamt Übereinstimmung darüber erzielt wurde, dass das Honorar anhand pauschalierter Sätze versteuert werden konnte. Eine Besteuerung Pi mal Daumen also. Anmerkung: Auf die Frage, ob es korrekt sei, dass Maus Einkünfte aus BND-Tätigkeiten anhand pauschalierter Sätze versteuert wurden, teilte Werner Maus Anwalt mit, Maus sei im Herbst 1986 angezeigt worden, weil er angeblich keine Steuern bezahlt habe. Hinter der Anzeige habe die Stasi-Abteilung für Desinformation gesteckt. Im Frühjahr 1987 wurde das zwischenzeitlich in Gang gesetzte Steuerstrafverfahren gegen Herrn Maus von der zuständigen Sicherheitsbehörde richtiggestellt. Die Steuerbehörde stellte danach das Verfahren ein. Als ihm das Finanzamt 2006 eine Betriebsprüfung ankündigte, bat Maus den damaligen CDU-Fraktionsvize Wolfgang Bosbach um Hilfe. Anmerkung: Werner Maus Anwalt erklärte hierzu, sein Mandant habe zu keinem Zeitpunkt versucht, auf Steuerbehörden Einfluss zu nehmen. Maus präferiere den Modus Veranlagungsmuster-Schätzung, hieß es in einem Brief von Maus Anwalt, aus dem das Nachrichtenmagazin Focus zitierte. Bosbach verwies ihn an den nordrhein-westfälischen Finanzminister Helmut Linsen, der Maus wiederum an den zuständigen Abteilungsleiter weiterverwies. Wie die Steuercausa Maus ausging, darüber schweigt Linsen und verweist auf das Steuergeheimnis. Maus hingegen erklärte einem Journalisten des Focus damals, es gebe keine Steuerprüfung gegen ihn, er habe nur 2 Firmen. Nur 2 Firmen? Der BND antwortete indes auf eine Anfrage von uns, der Nachrichtendienst könne keine Archivunterlagen zu Maus herausgeben, aus Gründen des Staatswohls. Das Material über Maus gehört demnach, wie schon das über Erhard Mossack, zu jenen Dokumenten, deren Bekanntwerden das Wohl der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder gefährden kann. Nur gut, dass wir unseren eigenen, immer weiter anwachsenden Datenberg zu Maus haben. Ihn zu durchdringen, wird uns noch Wochen beschäftigen. Ein paar Tage später finden wir den Scan eines Passes von Klaus Möllner sowie einer Michaela Möllner. Offenbar hat also auch seine Frau Tarnpapiere ausgestellt bekommen. Auf seinem Passbild ist Werner Maus ganz klar zu erkennen. Und noch etwas macht den neuen Fund besonders. Als Ausstellungsdatum ist auf dem Dokument Mai 2014 vermerkt. Ablaufen würde der Pass demnach 2024. Das stellt uns vor ein Rätsel, denn die Bundesregierung hat jüngst auf eine Anfrage der Grünen erklärt, Maus habe seit dem Jahr 2000 keine Tarnpapiere von Bundesbehörden mehr bekommen. Bleibt das Land Rheinland-Pfalz, denn dort wurde Möllners Pass ausgestellt. Allerdings hat sich das parlamentarische Kontrollgremium des rheinland-pfälzischen Landtags 2015 mit dem Thema echte Pässe auf falsche Namen beschäftigt. Der Verfassungsschutz teilte den Abgeordneten, wie wir gehört haben, dabei mit, an etwa 70 Personen solche Pässe ausgestellt zu haben und dass diese Personen allesamt Mitarbeiter des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes seien. Das Landeskriminalamt, das auch noch in Frage käme, hat Maus nach unseren Informationen keinen Pass ausstellen lassen. War Werner Maus, alias Klaus Möllner, also 2015 Mitarbeiter des rheinland-pfälzischen Geheimdienstes oder hat die Bundesregierung auf die Anfrage der Grünen gelogen? Anmerkung: Die Bundesregierung erklärte auf unsere Anfrage zu Lebensumständen einzelner Personen grundsätzlich nicht Stellung zu nehmen. Das rheinland-pfälzische Innenministerium, dem auch der Verfassungsschutz des Landes untersteht, bestätigte, dass Maus Tarnpapiere von der Verbandsgemeindeverwaltung Simmern ausgestellt worden seien. Das Innenministerium war und ist damit aber nie befasst worden und hat auch keinerlei eigene Erkenntnisse. Die Offshore-Aktivitäten des Werner Maus sind spätestens damit auch ein inländisches Politikum, das die politische Elite der Republik bewegen wird. Wenige Tage nachdem wir Werner Maus zusammen mit unseren Kollegen vom NDR einen Brief geschrieben und ihn darin erstmals mit unseren Rechercheergebnissen konfrontiert haben, klingelt im Justiziariat des NDR das Telefon. Herr Maus und sein Anwalt bitten um Aufschub zur Beantwortung der Fragen, vor allem aber wollen sie reden. Sie schlagen ein Treffen vor. An einem sonnigen Mittwochmorgen setzen wir uns also in den Zug und fahren nach Stuttgart. Hier hat Maus Anwalt seine Kanzlei, hier erwartet der Privatagent uns, den NDR-Justiziar und unsere NDR-Kollegen Jan Strotzig und Julia Stein. Es ist eine nicht ganz alltägliche Begegnung. Werner Maus empfängt uns mit festem Händedruck. In einem Konferenzraum hat er schon etwas für uns vorbereitet, mehrere Stapel Dokumente, DVDs und Ordner. In schwarzen Heftern hat er auch eine schriftliche Antwort auf unsere Fragen parat. Bevor er sie uns aushändigt, wolle er aber noch kurz was sagen, so Maus. Aus kurz wird mehr als eine Stunde, in der Maus von sich der Geheimwaffe schwärmt, seinen Undercover-Fähigkeiten, seinen Erfolgen. Er erzählt von längst vergangenen Zeiten, zeigt Fotos, die ihn und seine Frau mit bewaffneten Guerilleros zeigen, erzählt, wie ihr Ganovenbanden unterwandert und Halunken reingelegt, den Friedensprozess in Kolumbien vorangebracht und nebenher noch mit der Hisbollah verhandelt habe. Es klingt nach großem Abenteuer und das soll es wohl auch. Ich kämpfe gegen Tod und Teufel, sagt Maus. Was das konkret heiße, wolle er aber nicht sagen. Aus Sicherheitsgründen. Kriminelle Organisationen hätten schließlich schon öfter Journalisten für ihre Zwecke missbraucht. Auch unsere Quelle kenne er, sagt Maus. 40 Jahre, Düsseldorf, Malta, als ob wir damit etwas anfangen könnten und ein Drogenproblem habe sie. Er gehe auch schon gegen den Kerl vor. Interessant. Dann gibt er uns ein 44-seitiges Konvolut. Es sind seine Antworten auf unsere Fragen, beziehungsweise die seines Anwalts. Herr Maus habe niemals Polizisten bestochen, heißt es darin, auch habe er keine Steuern hinterzogen. Außerdem habe er seine Firmen gegenüber den Finanzbehörden offengelegt. Die Bad Resources, Capriccio Management, Bradley International, Nearball Enterprises und Sabo seien niemals benutzt und vor langer Zeit aufgelöst worden. Außerdem habe die Noli Lane bis zum heutigen Tag weltweit kein Bankkonto besessen. Viel wichtiger aber, insgesamt habe er zwischen 1987 und 1990 nachweisbar 37 Geiseln unversehrt befreit. Zur Sache mit den Tarnnamen ist im Dokument zu lesen, Maus habe im Rahmen seiner Undercover-Einsätze als ziviler Mitarbeiter der deutschen Bundesbehörden, wie auch im Einsatz für westliche Partnerbehörden und in Sondermissionen weltweit, in mehr als 50 Jahren von den dazu befugten Behörden eine Vielzahl von Tarnausweisen zur Abwehr von Gefahren und für die Unterwanderung krimineller Vereinigungen erhalten. Auch den Reisepass auf den Namen Klaus Möllner? Maus zuckt kurz, blickt zu seinem Anwalt, verneint. Er besitze also keinen Reisepass auf den Namen Klaus Möllner. Ein fragender Blick zu seinem Juristen, Kopfschütteln. Noch einmal. Er besitze also keinen Reisepass auf den Namen Klaus Möllner und habe auch keinen solchen benutzt. Darüber könne man ja später vielleicht noch mal reden. Jetzt sollten wir erst mal in Ruhe die 44 Seiten lesen, sagt der Anwalt und verlässt mit Maus den Raum. Nach einer Viertelstunde kommen Maus und sein Anwalt zurück. Jetzt gibt er vage zu verstehen, die Verantwortung für diesen Pass liege nicht bei deutschen Behörden, diese hätten lediglich maximal unterstützt. Die genauen Hintergründe lässt er auch auf Nachfrage im Dunkeln. Maus betont nochmals, er habe nie Steuern hinterzogen. Seines Wissens laufe daher auch kein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Auch habe es, anders als wir es gehört haben, noch nie eine Hausdurchsuchung bei ihm gegeben. Vor allem aber habe er alle seine Gesellschaften und Stiftungen dem Finanzamt offengelegt. Auch die erst 2014 gegründete Annisberg International? Die gehört mir nicht. Je genauer wir nach einzelnen Firmen fragen, nach Konten und Daten, umso schwammiger werden Maus Antworten. Er erzählt von einer Immobilie in Panama-Stadt, die ihm gehöre, die er aber nur privat nutze. Später spricht er davon, dass er da gelegentlich jemandem Unterschlupf gewähre. Mehr will er nicht sagen. Und so geht es weiter. Maus erzählt von Firmen, die ihm nicht gehörten, aber vielleicht Unternehmungen und Organisationen, die mit ihm im Zusammenhang ständen. Ins Detail geht er wieder nicht. Sicherheitsgründe. Was denn mit Volker B. sei, dem Ex-Dresdner Bankgeneralbevollmächtigten, wollen wir wissen. Ihn haben wir schließlich als Verwalter sämtlicher Möllner Firmen in unseren Daten gesehen. Wir haben ihm geschrieben und ihn angerufen ohne Antwort. Maus sagt nun, ja, den kenne er. Aber Moment, er kramt in seinen Unterlagen, reicht uns schließlich ein Fax. Es sei von Volker B., sagt Maus. Volker B. steht auch im Briefkopf und die angegebene Absendernummer stimmt mit der uns bekannten Faxnummer Bs überein. In dem Schreiben heißt es, Herr M. ist nicht mein Kunde. Ich stehe ihm gelegentlich aus freundschaftlicher Verbundenheit in banktechnischen Fragen mit meinem Rat zur Verfügung. Die von uns genannten Firmen habe er weder jetzt noch früher verwaltet. Er sei lediglich Mitglied des Board of Directors der Noli Lane NV Incorporated. An das Gespräch mit Mosfon im Dezember 2005 in Luxemburg, nachdem ein Mosfon-Mitarbeiter pikanterweise den Namen Werner Möllner notierte, könne er sich vage erinnern, schreibt B. Was ihn, B., betreffe, sei es in dem Gespräch um banktechnische Fragen gegangen. Maus gehen unsere Fragen allmählich sichtlich auf die Nerven. Er schlägt mit der Faust auf den Tisch, wird lauter, redet sich in Rage, weicht entscheidenden Punkten aber aus. Es hat wenig Sinn, weiterzureden. Maus begleitet uns noch im Aufzug, erzählt von seinen streng geheimen Aufträgen, deutet an, wir könnten ihn doch mal begleiten. Irgendwann. Eine ganz große Sache sei das. Wir dürfen halt nur jetzt nicht über ihn berichten, sonst wäre alles aus. Wir lehnen dankend ab. Auf Wiedersehen, Herr Maus. Möllner.